unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.